haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Fanpost. Erstverteilung. Mein neuer Klient behauptete am Telefon, ein sogenannter VIP zu sein. Mir war das egal, auch wenn ich mir insgeheim ein VIP-mäßiges Honorar erhoffte. Wir trafen uns in einem Park. Der sogenannte VIP sah aus wie ein gut gekämmter Verkäufer, aber keineswegs berühmt und reich. Auf der Bühne sehe ich natürlich anders aus. Das ist wie bei den Schauspielern. Dustin Hoffman sieht in jedem Film toll aus. Wenn Sie ihm auf der Straße begegnen, sieht er nur aus wie ein zu klein geratener Stepptänzer. Sie sehen aus wie ein zu groß geratener Pizzakurier. Ist dieser Dustin Hoffman mit Ihnen verwandt? Leider nicht. Ich heiße zwar auch Hoffman, Justus Hoffman, aber bekannt bin ich unter meinem Künstlernamen. Dildo Horn oder so ähnlich? Nein, einfach nur der Hoffman. Sie müssen schon mal etwas von mir gehört haben. Meine letzte Single schafft es bis auf Platz 93 in der Hitparade. Mein Radio spielt immer nur die ersten 10 Titel, diese dafür ununterbrochen. Dahinter steckt die Hitparadenmafia. Besticht Moderatoren mit Drogen und Sex, aber laut darf man das nicht sagen. Und ich soll die Damen und Herren Drogen und Sex für sie überführen, damit ihre Lieder endlich bis auf Platz 80 vorstoßen. Nein, sie sollen mir einen Fan vom Leib halten. Platz 93 und ein Fan? Sollte sie das nicht glücklich stimmen? Es gibt Fans, die sich in etwas hineinsteigern. Die Frau schickt mir Drohungen, weil ich sie angeblich nach einem Konzert herablassend behandelt habe. Sie droht, mir und meiner Familie etwas anzutun. Frauen, die drohen, schießen nicht. Kann schon sein. Aber mich nervt die Angelegenheit. Zudem ist es gar nicht schlecht, wenn ich ein paar Tage mit einem Bodyguard unterwegs bin. Bringt ein paar zusätzliche Schlagzeilen. Ich soll Bodyguard für Sie spielen? Ich habe morgen eine Autogrammstunde in einem Kaufhaus. Klingt nicht gerade nach viel Spaß bei der Arbeit. Solche Auftritte bin ich meinen Fans schuldig. Es genügt, wenn Sie dabei sind und grimmig in die Menge blicken. Weshalb gehen Sie nicht zu einer Agentur, die für so etwas spezialisiert ist? Weil mir die Typen nicht zusagen, die für solche Agenturen arbeiten. Das sind alles gut aussehende Muskelprotze, die viel zu sehr ablenken. Neben Ihnen bin ich garantiert der Star. Ich bedankte mich für das Kompliment und erhöhte das Honorar, das mir vorschwebte, um den Faktor 2. Er engagierte mich trotzdem und schenkte mir auch gleich noch eine signierte CD. Ich kaufte mir 2 Kilo teuerste Kaffeebohnen und nahm meinem Büro eine Überdosis Koffein zu mir. Gestärkt und unglaublich wach hörte ich mir einen Song auf der CD an und schmiss die Scheibe danach aus dem Fenster. Am nächsten Tag traf ich den unsäglichen Sänger im Kaufhaus. Ich blickte grimmig in die Gegend und er zeigte tapfer seine Zähne. Am Anfang getraut sich niemand zurecht. Das ist ganz normal. Wir sitzen hier schon seit einer Stunde, ohne dass sich auch nur ein Fan zu uns verirrt hätte. Das liegt am Wetter. Es ist viel zu schön draußen. Zudem ist Dienstag. Dienstag ist immer schlecht für Autogrammstunden. Vielleicht liegt es auch am Sänger. Ich glaube eher, dass Ihre Ausstrahlung zu negativ ist. Vielleicht sollten Sie sich hinter dem Regal da hinten verstecken und nur einschreiten, wenn es nötig ist. Gleich ist es soweit. Die Frau da vorne steuert geradewegs auf uns zu. Das ist gut. Wenn der Bann einmal gebrochen ist, werden noch viel mehr kommen. Bin ich hier richtig bei Rex Gildo? Gegen ein entsprechendes Honorar ist mir auch diese Rolle recht. Ich bin der Hoffmann. Möchten Sie ein Autogramm? Von Weitem dachte ich, dass Sie Rex Gildo sind. Dieser Mann ist ein Niemand. Ich bin der Star. Dafür singe ich vermutlich besser. Karel Gott hat mir eine lange Widmung geschrieben. Und von Roy Black habe ich 1 Dutzend Autogramme. Costa Cordalis hat mir die Hand geküsst. Und seither haben Sie die Hand nicht mehr gewaschen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ein Fotograf in der Nähe ist, küsse ich Sie, wohin Sie möchten. Ich möchte aber nicht. Sie sehen nicht aus wie Roland Kaiser. Das sind doch alles alte Säcke. Mir gehört die Schlagerzukunft. Wussten Sie, dass Roy Black in Tat und Wahrheit gar nicht tot ist? Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Er lebt heute als Anwalt in den USA. Er hat sogar eine Gesichtsoperation gemacht. Ich habe ihn schon oft auf CNN gesehen. Kann ich Ihnen jetzt endlich ein Autogramm geben? Wenn es sein muss. Aber das kann ich nicht mal gegen ein gefälschtes Vicotoriani-Autogramm eintauschen. Mein Klient schrieb sich die Finger wund, doch die Frau war nicht gerade begeistert über die persönliche Widmung. Es verging eine weitere halbe Stunde, in der nur ein älterer Herr erschien, der sich erkundigte, in welchem Kaufhaus und in welcher Stadt er sich befand. Schließlich brach mein Klient die Übung ab und ich besuchte den Agenten des erfolglosen Künstlers. Das ist in. Das wird ein Hit. Ach, damit schaffe ich den Durchbruch. Das bezweifle ich, Frau Butz. Sie können weder singen, noch haben Sie Ausstrahlung. Na und? Das richtige Management ist entscheidend. Darf ich vorstellen? Frau Butz, Herr Maloney. Frau Butz möchte die größten Hits der Rolling Stones als Walzer neu aufnehmen. Ja. Und ich möchte das Alte Testament jodeln. Och, nicht schlecht. Ja, vielleicht könnten wir uns zusammentun. Herr Maloney ist Privatdetektiv. Ach. Er kümmert sich um einen meiner Stars, der von einem irren Fan verfolgt wird. Wie angenehm. Ach, ich möchte auch einmal von irren Fans belagert werden. Leider bin ich derzeit ein wenig voraus. Ich bin nämlich multimedial begabt. Ich kann, während ich singe, auch noch Zaubertricks vorführen. Und ich kann schnarchen, während ich schlafe. Leider sind die Ambitionen manchmal größer als das Talent. Und wie steht es mit Hoffmann? Ehrlich gesagt, auch nicht viel besser. Die Erfolglosigkeit führt manchmal dazu, dass man sich Fans einbildet, wo gar keine sind. Oh, ein Handy, das klingelt. Ach, wie schön es doch sein muss, so gefragt zu sein. Vielleicht sollten Sie es auch einmal als Detektiv versuchen, Frau Butz. Ich verzog mich ins Treppenhaus und nahm den Anruf entgegen. Zuerst hörte ich nur Rauschen, dann hörte ich gar nichts und schließlich ein Schluchzen. Es dauerte 5 Minuten, bis mein Klient endlich einen zusammenhängenden Satz formulieren konnte. Jemand hat auf meinen Vater geschossen. Wo und wann? Es muss vor wenigen Minuten geschehen sein. In der Tiefgarage des Hauses, in dem er lebt. Ich glaube, er ist tot. Haben Sie die Sanität und die Polizei verständigt? Ja, ich hatte es tatsächlich getan. Sie hat ihre Drogen wahrgemacht. Weshalb aber ausgerechnet meinen Vater? Die Frage wurde durch ein erneutes Rauschen abgelöst. Schließlich wurde die Verbindung so schlecht, dass ich sie entnervt abbrach. Es dauerte 1 Stunde, bis sich mein Klient wieder bei mir meldete. Sein Vater war immer noch tot. Es gibt Dinge, die einfach nicht besser werden mit der Zeit. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Fanpost, 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Fanpost, 2. Teil. Was bisher geschah? Justus Hoffmann ist ein junger Schlagersänger mit zweifelhaftem Erfolg. Trotzdem glaubt er sich von einem irren weiblichen Fan verfolgt, der ihm droht, Freunde, Familie und nicht zuletzt Hoffmann himself zu ermorden. Maloney übernimmt den Personenschutz und stellt während einer Autogrammstunde fest, dass Hoffmann offenbar gar keine Fans hat, weder normale noch irre. Trotzdem geschieht am nächsten Tag ein Mord. Hoffmanns Vater wird in einer Tiefgarage erschossen aufgefunden. Die Polizei sperrte die Tiefgarage und suchte stundenlang nach Spuren. Ich wartete geduldig, bis alle Spurensucher verschwunden waren und die Garage wieder freigegeben wurde. Der ermittelnde Beamte schritt die Distanz zwischen dem Wagen und dem Lift mehrmals ab, ohne dadurch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Es gibt 2 Möglichkeiten, Maloney. Entweder ist der Täter in einem Wagen in die Tiefgarage gefahren und auch so wieder abgehauen, oder er wartete auf sein Opfer und flüchtete mit dem Lift. Die Garage gehört zu dem Haus. Man benötigt eine Fernsteuerung, um das Tor zu öffnen. So ist es, Maloney. Allerdings lassen sich diese elektronischen Schlösser manipulieren. Es hilft uns nicht weiter. Wenn Sie mich fragen, sieht das nach einem Auftragsmord aus. Russenmafia? Die Freimaurer oder der Mossad? Das Opfer öffnete das Wagenfenster. Vielleicht, weil ihn jemand ansprach. Normalerweise sind die Fenster zu, wenn man in die Tiefgarage fährt. Opfer und Täter könnten sich demnach gekannt haben. Der Sohn des Toten fand die Leiche. Er behauptet, dass Sie für ihn arbeiten, Maloney. Er fürchtet um sein Leben. Möglicherweise war der Mord an seinem Vater eine Warnung. Es riecht wieder einmal nach Verwesung in Ihrer Nähe. Muss das denn sein, Maloney? Sie riechen auch nicht gerade nach einem teuren Wässerchen. Ich habe trainiert, Maloney. Endlich wurde uns im Polizeipräsidium ein Sportraum bewilligt. Leider fehlt uns das Geld für teures Equipment. Deshalb stemmen wir uns gegenseitig in die Höhe. Natürlich streng nach Geschlechtern getrennt. Laut dem neuen Dienstreglement dürfen Polizisten keine Polizistinnen mehr auf den Arm nehmen. Mein Klient war telefonisch nicht erreichbar. Deshalb versuchte ich es bei seinem Agenten. Es gibt Szenen im Leben, die wiederholen sich aufs Unerträglichste. Zum Beispiel jene, in der Frau Butz versucht, ganz groß herauszukommen. Das ist neu. Das ist einmalig. Damit kann ich nach Las Vegas. Ich bitte Sie, Frau Butz. Jeder und jede kann nach Las Vegas. Als Tourist. Sie verstehen? Aber niemand wartet darauf, Sie singen zu hören. Ich singe nicht mehr. Ich habe etwas ganz Neues einstudiert. Stepptanzen und Bauchreden. Gleichzeitig. Wenn es sein muss, kann ich dazu auch noch jonglieren. Justus Hermanns Vater ist erschossen worden. Entsetzlich. Er hat mich angerufen. Er ist verstört. Ich kann auch zu der Nummer weinen, wenn es der Stimmung entspricht. Leider fehlt Ihnen die Gabe, sich unsichtbar zu machen. Ach, wenn ich lange genug übe, schaffe ich auch das. Die erste Lektion besteht darin, dieses Büro durch die Tür zu verlassen. Schon gut. Ich bin still. Aber ich bleibe. Umgekehrt wäre mir lieber. Ich möchte trotzdem mit Herrn Arnold unter vier Augen sprechen. Ja, das kenne ich. Und morgen lese ich in der Zeitung, dass Sie als bauchredender Stepptänzer ganz groß rauskommen wollen. Aber da haben Sie sich geschnitten. Ich habe meine Nummer bei einem Notar hinterlegt. Zusammen mit meinen Steppschuhen. Mir klaut keiner eine Nummer. Wir halfen ihr dabei, sich unsichtbar zu machen. Es war nicht leicht, aber es ging. Arnold zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Ja, Hermann ist kein Genie. Aber es haben schon unbegabtere und dümmere Kerle Karriere gemacht. Deshalb wäre es dumm von mir, ihn anzuschwärzen. Aber Sie werden es trotzdem tun und mich bitten, nicht zur Polizei zu gehen. So ist es. Leider rückt das, was ich über ihn und sein Verhältnis zu seinem Vater weiß, Justus Hermann in kein besonders gutes Licht. Sein Vater hat ihm die Karriere finanziert. Vor kurzem setzte er ihm aber ein Ultimatum. Ein Jahr. Wenn er bis dann den Durchbruch nicht schafft, fließt kein Geld mehr von Papi. Kein schlechtes Mordmotiv. So ist es. Trotzdem glaube ich nicht daran. Justus Hermann traue ich keinen Mord zu. Und was ist mit dem mysteriösen Fan? Humbug, wenn Sie mich fragen. Vielleicht hat der Vater dubiose Geschäfte getätigt. Ich möchte, dass Sie nach Beweisen suchen, Maloney. Hermann ist mein Klient. Umso besser. Entlasten Sie ihn. Finden Sie den Mörder. Ein bisschen Mordverdacht ist nicht schlecht für die Karriere. Aber es darf nicht zu viel sein. Er griff zum Telefonhörer und quatschte einem Boulevardjournalisten die Ohren voll. Ich verschwand und aß unterwegs eine Bratwurst. Da mein Magen seit ein paar Tagen säuerlich reagierte, verzichtete ich darauf, die Wurstgebühren zu nässen und trank stattdessen Wasser. Mir wurde ein wenig übel davon, noch übler wurde mir, als ich mein Büro betrat. Ich habe es im Radio gehört. Schrecklich, so etwas. Dabei war er noch so jung. Wer? Roy Black oder Rex Gildo? Nein, dieser Hermann. Hm. Wissen Sie, jetzt, wo er tot ist, haben seine Autogramme einen ganz anderen Wert. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie mir vielleicht noch ein paar geben könnten. Hermanns Vater wurde erschossen, der Sänger lebt. Das ist aber schade. Ich meine, Ich will ihm nichts Böses wünschen, aber Sänger, die jung sterben, leben länger. Im übertragenen Sinn. Wie sind Sie überhaupt an meine Adresse gekommen? Ich bin Ihnen gefolgt. Nicht schlecht, oder? Sie haben nichts gemerkt. Das ist normal. Ich folge seit 35 Jahren Schlagersängern. Überall hin. Manchmal bis ins Hotelzimmer, ohne dass sie etwas bemerken. Dann ist es Ihnen auch ein leichtes, in eine Tiefgarage einzudringen. Aber sicher. Sie sind nicht zufällig ein geistesgestörter Fan. Ich doch nicht. Ich bin ganz normal. Einmal bin ich ein Jahr lang Karel Gott nachgereist und habe all die Frauen verjagt, die immer nur das eine von ihm wollen. Leider hat er mich dann auch fortgejagt. Seither kaufe ich mir keine neuen CDs von Karel Gott. Ich klaue sie, damit er nichts mehr daran verdient. Sie erzählte noch ein paar Episoden aus ihrem Leben als Fan. Als sie schließlich auch noch zugab, ein Fan der Backstreet Boys zu sein, war meine Geduld am Ende. Ich wies ihr die Tür, schloss mich ein, legte mich unter meinen Schreibtisch und träumte davon, als Diktator das öffentliche Singen zu verbieten. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Fanpost, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Fanpost, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Der erfolglose Schlagersänger Justus Hoffmann fühlt sich von einem weiblichen Fan bedroht. Maloney soll ihn beschützen. Der Job erweist sich vorerst als leicht, da Hoffmann offenbar gar keine Fans hat, die ihm nach dem Leben trachten könnten. Als jedoch Hoffmanns Vater erschossen wird, kompliziert sich der Fall, denn Maloney erfährt, dass Hoffmanns Karriere durch dessen Vater finanziert wurde und dieser seinem Sohn damit drohte, den Geldhahn zuzudrehen. Bei der Polizei rätselte man darüber, wer all die Rätselhefte weggeschmissen hatte, die neben dem Dienstreglement zu den wichtigsten Utensilien des Polizeiberufes gehörten. Eine Putzfrau gab schließlich zu, die Hefte der Altpapiersammlung übergeben zu haben. Die Putzfrau wurde in Einzelhaft genommen und mehrere Beamte schwirrten aus, um neue Hefte einzukaufen. Man muss das ganzheitlich sehen, Maloney. Der Polizeibeamte ist einem Dauerstress ausgesetzt. Jederzeit könnte jemand auf ihn schießen oder ihn beleidigen. Da es uns nicht erlaubt ist, präventiv jemanden zu erschießen, müssen wir immer damit rechnen, dass der Tag mit einer Schusswunde beginnt. Und die Kreuzworträtsel sind da, um die ganzheitliche Verblödung der Beamten für die Bevölkerung offensichtlicher zu machen. Wir besuchen Kurse, Maloney. Malen, stricken, singen, Säuglingspflege, Yoga, Shiatsu und noch vieles mehr. Der Polizeibeamte steht mitten im Leben. Das gilt natürlich auch für unsere Beamtinnen, die zudem noch Kurse im Sezieren belegen. Das ist höchst interessant, Maloney. Eine Leiche ist nicht einfach eine Leiche. Wer etwas davon versteht, kann in einer Leiche lesen wie in einem Buch. Und was haben Sie in der Leiche aus der Tiefgarage gelesen? Eine junge Frau fuhr mit übersetzter Geschwindigkeit aus der Garage. Interessant. Und wo stand das? Auf dem großen Zeh oder im Nacken der Leiche? Eine Zeugin hat das beobachtet. Sie hat auch gesehen, wie ein Mann in einer Ecke der Tiefgarage urinierte. Sie hat deswegen Anzeige erstattet. Und den Mord hat sie nicht beobachtet? Doch, aber sie sagte sich, dass sie das nichts angeht. Dann wurde Hoffmann Senior von einer jungen Frau erschossen. Die Zeugin hörte den Schuss und sah wenig später die Frau wegrasen. Und was ist mit dem Mann, der urinierte? Was soll schon mit ihm sein? Er war betrunken und suchte eine öffentliche Toilette. Er wunderte sich zwar noch über die vielen Autos, die im Pissoir herumstanden, aber sein Harndrang war stärker als seine Zweifel. Den Schuss will er angeblich nicht gehört haben. Sein Gesicht strahlte plötzlich wie bei einem Kindergeburtstag. Mehrere Beamte karrten in Einkaufswagen Kreuzworträtselhefte in das Präsidium. Sie hatten die Dinger im Brockenhaus und Buchantiquariaten gefunden. Einige davon waren bereits ausgefüllt, doch das schien die Polizisten nicht zu stören. Ich besuchte den Agenten des Sängers und fragte ihn nach dem Aufenthaltsort meines Klienten. Das weiß ich leider nicht. Meinen Künstlern ist es freigestellt, zu reisen oder sich zurückzuziehen, so oft sie möchten. Ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, wenn einige von ihnen ab und zu untertauchen. Landet die Fanpost bei Ihnen oder direkt bei den Künstlern? Bei mir. Verunglimpfungen und Beleidigungen sortiere ich aus. Das ist schlecht für die Psyche eines Nachwuchsstars. Ist die Fanpost alle echt oder helfen Sie manchmal ein wenig nach? Es kann schon vorkommen, dass ich ein paar Briefe in Auftrag gebe. Auch für Justus Hoffmann? Ein paar. Wie viel Fanpost kriegt ein erfolgloser Schlagersänger? Etwa 100 pro Jahr. Nicht gerade viel. Und wie viele davon sind echt? Bei Justus waren es 7. 7 Fanbriefe in einem Jahr? Wir bauen seine Karriere langsam auf. Von wem stammen die Fanbriefe? 2 waren anonym, einer von einem Pfarrer und 4 von einer jungen Frau, die sich in Justus verliebt hatte. Dann ist das vermutlich die junge Frau, vor der er sich fürchtet. Das bezweifle ich. Die beiden sind seit ein paar Monaten ein Paar. Er gab mir widerwillig die Adresse der jungen Frau. Ich versuchte vergeblich, sie telefonisch zu erreichen und beobachtete ein paar Stunden lang das Haus, in dem sie in einer kleinen Mietwohnung lebte. Erst als es eindunkelte, tat sich etwas. Arnold, der Agent, betrat das Haus. Ich folgte ihm und gemeinsam landeten wir in der Wohnung der jungen Frau. Mein Klient war ebenfalls anwesend. Was soll das? Verfolgen Sie mich? Die junge Frau hat vermutlich Justus Hoffmanns Vater umgebracht. Das ist Unsinn. Barbara würde so etwas nie im Leben tun. Man muss sein Schicksal selber in die Hand nehmen, wenn man Erfolg haben will. Und man muss den Tatsachen ins Auge schauen. Wir sind überführt, Justus. Ach was, es gibt keine Zeugen und keine Beweise. Da irren Sie sich aber gewaltig. Es gibt eine Zeugin und es gibt vor allem Ihre Freundin, die brav aussagen wird. Eine Tragödie ist das. Jetzt wird Hoffmann berühmt und ich verdiene nichts daran. Ich habe von Anfang an gewusst, dass deine Idee mit dem Privatdetektiv nichts taugt. Aber ich musste doch von uns ablenken. Ein irrer Fan war besser als gar nicht. Ihr Pech ist nur, dass Sie weder irre noch normale Fans haben. Einmal davon abgesehen, dass Ihre Fans nicht die Väter der Künstler umbringen. Genau, das habe ich auch gesagt. Aber er wollte nicht auf mich hören. Wie konnten Sie nur auf den Mann schießen? Wichtig ist, dass man gut zielt und die Hand ruhig hält. Ich werde im Gefängnis weitersingen. Ich werde zurückkommen. Garantiert. Sehr gut. Ich werde gleich einen Vertrag aufsetzen. Vorher aber überlegen wir, welcher Illustrierten wir die Beichte exklusiv verkaufen. Vielleicht könnten wir die Geschichte mit ein paar Nacktfotos ihrer Freundin anreichern. Ich weigere mich, mich nackt fotografieren zu lassen. Wir werden uns vor Gericht gegenseitig beschuldigen. Das hilft beiden. Und Herr Arnold wird bezeugen, dass uns Justus' Vater wie der letzte Dreck behandelt hat. 25% an allen künftigen Einnahmen? Gebonkt. Ich bezeuge alles. Vielleicht müssten wir jetzt noch Herrn Maloney entsorgen. Irgendwie stört er unser Arrangement. Ehe die drei auf noch dümmere Gedanken kommen konnten, packte ich Arnold und nahm ihn in den Schwitzkasten. Justus Hoffmann begann zu schwitzen und seine Freundin suchte das Weite und ward nie mehr gesehen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Fanpost, 3. und letzter Teil.